Bärenhunger. Herr Pfeffer stand vor seinem Restaurant und war sehr beschäftigt. Hallo Alex, hilfst du mir beim Backen für den Kuchentauschmarkt? Ja! Was ist ein Kuchentauschmarkt? Bei einem Kuchentauschmarkt bringt jeder Kuchen mit und kann sie einfach gegen andere Kuchen tauschen. Oh, kann ich auch einen Kuchen backen? Natürlich! Du kannst schon mal den Teig anrühren. Begeistert legte Alex los. Aber pass auf und rühr nicht zu... schnell. Zu spät. Alex war über und über mit Teig bekleckert. Natürlich machten auch die Fellfreunde mit. Nicht vergessen, liebe Freunde, je mehr Kuchen wir backen, desto mehr Kuchen können wir tauschen. Und kriegen sogar welche, die noch leckerer sind. Hoffentlich schmecken sie den Leuten. Mmh. Hackfleischkuchen und obendrauf bunte Leckerlis? Das mag doch jeder. Zumindest jeder Hund. Der hier ist fertig. Klasse, ich bin der offizielle Kuchenträger. Marshall brachte den Kuchen zu den anderen, die bereits fertig waren. Zumindest wollte er das. Denn leider stolperte der kleine Tollpatsch. Rocky konnte den Kuchen gerade noch auffangen. Hab ihn. Danke, Rocky. Marshall? Vielleicht könntest du lieber der offizielle Kuchentester sein. Einverstanden. In der gesamten Abenteuerbucht duftete es schon bald nach den leckersten Kuchen. Und dieser Geruch weckte eine Bärenmama, die im Wald mit ihrem Baby ein Schläfchen hielt. Entschlossen stapfte sie los. Auch Bürgermeister Besserwisser knetete Teig. Sehr gut. Schön glatt und perfekt. Das fanden auch die Chaoskätzchen. Nein, nein, nein. Verschwindet. Weg mit euch. Oh. Der Bürgermeister verlor das Gleichgewicht und landete prompt... in der Teigschüssel. Oh nein, Mist, nicht schon wieder. Ich brauche wenigstens einen Kuchen, um beim Kuchentauschmarkt mitzumachen. Dann kann ich so viele mitnehmen, wie ich will. Aber wo kriege ich einen Kuchen her? Ich weiß schon. Also machte er sich auf den Weg in die Abenteuerbucht. Guten Tag, Herr Pfeffer. Ach du liebe Zeit, was haben Sie denn da? Einen Rhabarberkuchen für den großen Abenteuerbucht-Kuchentauschmarkt. Genau, was ich brauche. Ich meine Zutaten für den Kuchen, den ich selbst backen werde. Einen Beutel Äpfel. Der Bürgermeister wartete, bis Herr Pfeffer sich umdrehte und streckte gerade die Hand nach dem Rhabarberkuchen aus, als... einen Beutel Äpfel. Oh, und Kirschen. Hier, bitteschön. Das ging aber schnell. Ja, ich muss meinen Kuchen im Auge behalten. Man kann nie wissen, wer ihn stibitzen will. Herr Pfeffer packte den Rhabarberkuchen in einen Korb und stellte diesen auf einen hohen Rollwagen. Ganz nach oben. Ja, vorsichtig sein ist immer gut. Ich brauche wohl noch etwas Mehl. Schon verschwand Herr Pfeffer mit der leeren Mehldose in seinem Restaurant. Lassen Sie mich behilflich sein. Aber vorher ließ der Bürgermeister schnell eines seiner Chaoskätzchen aus dem fahrenden Katzenkorb und lief dann dem Restaurantbesitzer hinterher. Und das Kätzchen? Das nahm Anlauf, hopste auf den Rollwagen und öffnete gerade den Deckel des Korbes, als der Wagen zu wackeln begann. Erschrocken sprang das Kätzchen in den Korb. Der fiel hinunter und genau in die Pfoten der Bärenmama, die zufrieden davonstapfte. Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir helfen. Wozu hat man schließlich Freunde? Was ist denn hier passiert? Fassungslos schaute Herr Pfeffer der Bärenmama hinterher. Sehen Sie sich das an. Ich sagte Ihnen doch, alle wollen meine Kuchen. Sogar die Bären. Das Kätzchen, das seinen Kopf aus dem Korb streckte, bemerkte er nicht. Im Gegensatz zu Bürgermeister Besserwisser. Oh nein, wir müssen die Paw Patrol rufen. Nicht nötig. Ich hab noch mehr im Ofen. Oh. Und bring den Korb zurück, wenn du fertig bist. Aber der Kuchen war perfekt. Er war einzigartig. Ein Meisterwerk. Okay. Wir müssen sichergehen, dass dieser kuchenklauende Bär den Kätzchen nichts tut. Das wäre schrecklich. Ich meine den Bürgern. Vielleicht bringt er den Kuchentauschmarkt durcheinander. Ich rufe Ryder an. Vor der Einsatzzentrale rollten die Fellfreunde gerade den nächsten Teig aus. Das macht ihr toll, Freunde. Hallo, Herr Pfeffer. Wie kommen Sie mit den Kuchen voran? Tja, einer wurde gerade geklaut. Eine hungrige Bärenmutter hat ihn mitgenommen. Ein kuchenklauender Bär läuft in der Abenteuerbucht herum. Ihr müsst den Kuchen unbedingt retten. Ich meine, ihr müsst dringend für die Sicherheit der Bürger in der Abenteuerbucht sorgen. Okay, wir kümmern uns drum. Kein Bär zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Marshall flitzte als erster los, landete mit den Pfoten in einem der Kuchen und rutschte zum gläsernen Fahrstuhl hinüber. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist ein Kuchen, der sich dreht. Oh, Marshall! Der Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in die Einsatzzentrale. Und alle schlüpften in ihre Anzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch beeilt habt. Herr Pfeffer hatte heute Morgen einen etwas ungewöhnlichen Besuch. Da hatte wohl jemand einen Bärenhunger auf diesen Kuchen. Aber jetzt müssen wir diese Bärenmutter zurück in den Wald bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Ich möchte, dass du die Leute mit deinem Megafon vor den Bären warnst. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky. Du musst mit deinem Katapult ein paar Leckerbissen in die Luft schleudern, um den Bären wegzulocken. Rocky rockt. Und Rubble. Du musst Rockys Katapult mit deinem Fahrzeug abschleppen. Rubble ist der Retter! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Chase, Rubble und Rocky stürmten zu der großen Rutsche in der Ecke der Zentrale und sausten sie hinunter. Schnell machten sie ihre Fahrzeuge startbereit, genauso wie Ryder sein Quad, das unten in der Garage stand. Dann konnte es auch schon losgehen. In der Abenteuerbucht bereiteten Captain Tollpatsch, Bürgermeisterin Gutherz und viele andere gerade alles für den großen Kuchentauschmarkt vor, als die Paw Patrol angerast kam. Seht ihr schon was, Freunde? Nein, aber ich rieche eine Sahnetorte in der Richtung. Und einen Bären auch. Chase, es ist Zeit, alle zu warnen. Ruff, ruff, Megafon. Alle mal herhören, eine Bärenmutter mit Appetit auf Süßes läuft hier rum. Bitte, erschreckt sie nicht. Die Bärin kam nämlich gerade angestapft und hielt immer noch den Korb im Maul. Alle standen ganz still, bis auf Henrietta. Und Bürgermeister Besserwisser. Jemand muss sich aus diesen Bären aufhalten. Die Bärenmama erschrak fürchterlich. Sie richtete sich auf, taumelte zurück und warf dabei den Tisch mit den vielen Kuchen um. Oh nein, die Kuchen! Einer landete genau auf dem Kopf von Captain Tollpatsch. Oh, ich wurde gerade von einem Pfirsichkuchengeschoss getroffen. Oh. Auch das Auto von Bauer Alfred und Bäuerin Yumi bekam einiges ab. Ha, was ist denn hier los? Es regnet Kuchen! Die sich die Bären schmecken ließ. Einen nach dem anderen. Der Nächste. Wir müssen die Bären von hier weglocken. Zeit für den Katapulteinsatz. Greifer. Gut, dass wir so viele Kuchen gebacken haben. Rocky griff nach einem der Kuchen und schleuderte ihn mit Hilfe des Katapultes genau hinter die Bärenmutter. Dann kam auch schon der zweite angeflogen. Und so lockten die Helfer auf vier Pfoten die Bären langsam vom Kuchentauschmarkt fort. Gemacht, Freunde. Aber die Bärin läuft ja weg. Stimmt, Bürgermeister Besserwisser. Sie läuft zurück in den Wald, wo sie hingehört. Allerdings mit dem Korb, in dem immer noch das Kätzchen saß. Aber in dem Korb da drin, so jung und unschuldig. Ich meine, so frisch und köstlich. Das ist sehr nett von Ihnen, Bürgermeister. Aber ich habe noch mehr Kuchen im Ofen. Freunde, dann wollen wir hier mal aufräumen. Ach. Alle halfen mit. Nur Bürgermeister Besserwisser nicht, der Bärin und seinem Chaoskätzchen hinterherrannte. Hallo, lieber Bär. Ich nehme dir mal schnell diesen alten Picknickkorb ab und schon rück ich dir von der Pelle. Die Bärin ließ den Korb aber nicht los. Das ist doch kein Spiel! Beide zogen und zerrten an dem Korb, bis der Henkel riss. Der Korb flog in die Luft. Die Rhabarberkuchen fielen heraus, genau in die Pfoten der Bären, die es sich begeistert schmecken ließ. Ach! So wie ihr Junges, das nun ebenfalls angelaufen kam. Der Korb dagegen landete im Gras. Mit dem Kätzchen, das erleichtert herauskletterte, aber voller Rhabarbercreme war. Kätzchen! Doch nun lief auch der kleine Bär auf den Bürgermeister zu. Oh, du willst auch spielen? Oh, ich weiß. Los, fang! Der Bürgermeister warf einen Tannenzapfen ins Gras. Ja, das macht Spaß, aber ich muss leider los. Was der Bärin aber gar nicht gefiel. Oh je! Die wollte jetzt anscheinend auch spielen. Du lässt mich im Stich? Ja, das Kätzchen suchte lieber das Weite. Wie konnte ich auch nur erwarten, dass ein Kätzchen zu mir hält? Das Chaos-Kätzchen lief geradewegs zurück in die Abenteuerbucht und auf die Paw Patrol zu. Hey, sieht aus wie eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen. Und das sieht aus wie die Rhabarbercreme von meinem leckeren gestohlenen Kuchen. Ich glaube, es möchte, dass du ihm folgst. Wo ist eigentlich Bürgermeister Besserwisser? Vielleicht ist er in Schwierigkeiten. Rocky, komm mit mir. Aber ihr hattet noch gar keinen Kuchen. Kriegen wir einen für unterwegs? Aber klar, wieso nicht? Im Nu war der Kuchen sicher im Recycling-LKW verstaut. Auf Wiedersehen. Als die Paw Patrol den Wald erreichte, wippte Bürgermeister Besserwisser gemeinsam mit dem Bärenkind auf einem Baumstamm hoch und runter. Oh, oh, herrje. Okay, oh, Vorsicht, Vorsicht. Bürgermeister Besserwisser, bleiben Sie ruhig und versuchen Sie nicht wegzulaufen, sonst wird die Bärin... Mich verfolgen? Das habe ich schon versucht. Aber Ryder, wenn er nicht weglaufen kann... Es gibt nur einen Ausweg, er muss nach oben. Sky, wir brauchen dich. Schnell machte Sky ihren Hubschrauberstart klar und machte sich auf den Weg. Halten Sie sich fest, Bürgermeister! Ich habe keine Wahl, sonst schleudert dieser Bär mich hoch hinauf in die Baumwipfel. Ryder, ich bin fast da! Gut, lass den Rettungsgurt runter! Bürgermeister Besserwisser wippte immer höher, als Sky den Gurt hinunterließ. Schön festhalten, Sie sind gleich erlöst. Und los! Der Bürgermeister wurde hochgeschleudert und der Rettungsgurt schloss sich. Ich hab sie! Der Bürgermeister war in Sicherheit. Okay, Rocky, wir brauchen diesen Kuchen. Hast du etwas, um ihn in die Luft zu heben? Natürlich! Einen Luftballon, den Rocky nun schnell an den Kuchen band, den Frau Gutherz ihm mitgegeben hatte. Ich wusste, dass der Ballon zu irgendwas gut ist. Hallo, ihr Bären! Der ist für euch! Rocky ließ den Luftballon los. Ein fliegender Kuchen. Der führt euch sicher nach Haus. Wenig später trafen sich alle in der Abenteuerbucht. Ich wollte euch danken, dass ihr mich gerettet habt. Oh, gern geschehen, Herr Bürgermeister. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich hatte nur leider noch gar keinen Kuchen. Dann kommen Sie genau rechtzeitig, Bürgermeister. Herr Pfeffer hatte nämlich gerade einige Kuchen aus dem Ofen geholt. Gierig stürzten sich die Chaoskätzchen auf das Tablett. Die Kuchen flogen durch die Luft und die Fellfreunde fingen sie auf. Nur Bürgermeister Besserwisser erwischte keinen. Er war von oben bis unten mit Rhabarbercreme übersät. Der Kuchen ist ein Volltreffer, würde ich sagen. Endlich konnte der Kuchentauschmarkt beginnen. Und die Fellfreunde freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.